Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 866, an Schiller. Es geht mit allen Geschäften wie mit der Ehe. Man denkt wunders, was man zustande gebracht habe, wenn man kopuliert ist, und nun geht der Teufel erst recht los. Das macht, weil nichts in der Welt einzeln steht und irgendein Wirksames nicht als ein Ende, sondern als ein Anfang betrachtet werden muss. Verzeihen Sie mir diese pragmatische Reflexion zum Anfange meines Briefs. Einige mehr oder weniger bedeutende Geschäfte, die mir dieses Jahr aufliegen, nötigen mir diese Betrachtung ab. Ich glaubte, sie abzutun, und sehe nun erst, was sich für die Zukunft daraus entwickelt. Gestern Abend habe ich die 9. Vorstellung überstanden. 1500 Reichstaler sind eingenommen, und jedermann ist mit dem Hause zufrieden. Man sitzt, sieht und hört gut und findet für sein Geld immer noch einen Platz. Mit 500 bis 600 Menschen kann sich niemand über Unbequemlichkeit beschweren. Unsere Vorstellungen waren, was wir bringen, und Titus 672 Personen, was wir bringen, und die Brüder 467 Personen, Wallenstein 241 Personen, die Müllerin 226 Personen, die beiden Klingsberge 96 Personen, Tankred 148 Personen, Wallenstein auf Verlangen 149 Personen, Oberon 531 Personen, der Fremde 476 Personen. Es kommt darauf an, dass eine geschickte Wahl der Stücke bezüglich auf die Tage getroffen werde. So kann man auch für die Zukunft gute Einnahmen hoffen. Überhaupt ist es mir nicht bange, das Geld, was in der Gegend zu solchem Genuss bestimmt sein kann, ja etwas mehr in die Kasse zu ziehen. Die Studenten sind ein närrisches Volk, dem man nicht Feind sein kann, und das sich mit einigem Geschick recht gut lenken lässt. Die ersten Tage waren sie musterhaft ruhig, nachher fanden sich einige sehr verzeihliche Unarten ein, die aber, worauf ich hauptsächlich Acht gebe, sich nicht wie ein Schneeball fortwälzen, sondern nur momentan und, wenn man billig sein will, durch äußere Umstände gewissermaßen provoziert waren. Der gebildetere Teil, der mir alles zuliebe tun möchte, entschuldigt sich deshalb mit einer gewissen Ängstlichkeit, und ich suche die Sache sowohl in Worten als in der Tat im Ganzen lässlich zu nehmen, da mir doch überhaupt von dieser Seite nur um ein Experiment zu tun sein kann. Auch ein eigenes Experiment mache ich auf unsere Gesellschaft selbst, indem ich mich unter so vielen Fremden auch als ein Fremder in das Schauspielhaus setze. Mich dünkt, ich habe das Ganze sowohl als das Einzelne mit seinen Vorzügen und Mängeln noch nicht so lebhaft angeschaut. Mein alter Wunsch in Absicht auf die poetischen Produktionen ist mir auch hier wieder lebhaft geworden, dass es Ihnen möglich sein könnte, gleich anfangs konzentrierter zu arbeiten, damit Sie mehr Produktionen und, ich darf wohl sagen, theatralisch wirksamere lieferten. worden, das Epitomisieren eines poetischen Werks, das zuerst in eine große Weite und Breite angelegt war, bringt ein Schwanken zwischen Skizze und Ausführen hervor, das dem ganz befriedigenden Effekt durchaus schädlich ist. Wir andern, die wir wissen, woran wir sind, empfinden dabei eine gewisse Unbehaglichkeit, und das Publikum kommt in eine Art von Schwanken, wodurch geringere Produktionen in Avantage gesetzt werden. Lassen Sie das, was ich hier aus dem Stegreife sage, einen Text unserer künftigen Unterredung sein. Meyer verflucht, wie Sie aus der Beilage sehen werden, seinen hiesigen Aufenthalt, indessen wird ihm das Baden ganz wohl bekommen. Hätte er sich statt Pyrmonter Wasser hier teuer in der Apotheke zu bezahlen, ein Kistchen Portwein zur rechten Zeit von Bremen verschrieben, so sollte es wohl anders mit ihm aussehen. Aber es stehet geschrieben, dass der freieste Mensch, also eben der vorurteilfreieste, gerade an dem, was seinen Leib betrifft, den Vorurteilen unterliegen muss. Wir wollen daher nicht groß tun, weil uns dasselbige begegnen kann. Die Hoffnung, Sie hier zu sehen, welche früher erregt worden ist unter den jungen Leuten sehr groß, doch weiß ich nicht recht, wie und ob ich Sie einladen soll. Schreiben Sie mir mit dem rückkehrenden Boten, ob Sie einigermaßen Neigung hätten. Zu gewinnen ist freilich gar nichts für Sie, und eine Zerstreuung macht es immer. Sonst sollte für ein artig Quartier und gutes Essen gesorgt sein, und freilich wäre es hübsch, wenn wir drei zusammen uns von unmittelbar angeschauten Gegenständen künftig unterhalten könnten. Ich will diese Tage nach Halle hinüber, um es womöglich so wie vor dem Jahre Göttingen anzuschauen. Auch ist für mich im Einzelnen daselbst viel zu gewinnen. Mit Wolf habe ich schon das Büchlein von den Farben durchgegangen. Das Hauptresultat, das auch nach seinen Kriterien, das Werk echt alt und der peripathetischen Schule wert sei, hat mich, wie Sie denken können, sehr gefreut. Ja, er mag es lieber dem Aristoteles als einem Nachfolger zuschreiben. Er hält, so wie ich, dieses kleine Werk für ein in sich geschlossenes Ganze, das sogar durch Abschreiber wenig gelitten hat. Meine drei Konjekturen zur Verbesserung des Textes hat er gleich angenommen, und die eine besonders mit Vergnügen, da ich weiß anstatt schwarz setzen muss. Er habe, sagt er, wenn von solchen Verbesserungen die Rede gewesen, manchmal eben diesen Gegensatz gleichsam als einen verwegenen Scherz gebraucht, und nun sei es doch äußerst lustig, dass ich in der Erfahrung wirklich ein Beispiel finde, wo in den Codicibus schwarz für weiß stehe. Da es ein unschätzbarer Gewinn wäre, solch einen Mann näher zu haben, so will ich wenigstens das Verhältnis so viel als möglich anzunähern suchen, damit man sich verstehe und sich vertraue. Noch einen schönen Gewinst verspreche ich mir von dem Aufenthalt in Halle. Kurt Sprengel, dessen Briefe über die Botanik ich, beinahe als das einzige Buch in diesen 14 Tagen gelesen, ist eine eigene Art von Verstandsmenschen, wie wir sie heißen, der durch den Verstand sich dergestalt in die Ecke treibt, dass er aufrichtig gestehen muss, hier könne man nur eben nicht weiter, und er dürfte nur über sich sehen, so würde er empfinden, wie ihm die Idee einen glücklichen Ausweg darbietet. Aber eben dieses Wirken des Verstands gegen sich selbst ist mir in concreto noch nicht vorgekommen, und es ist offenbar, dass auf diesem Wege die schönsten Versuche, Erfahrungen, Resonements, Scheidungen und Verknüpfungen vorkommen müssen. Was mich für ihn einnimmt, ist die große Redlichkeit, seinen Kreis durchzuarbeiten. Ich bin sehr neugierig, ihn persönlich kennenzulernen. Hierbei schicke ich Ihnen das Werk von Brandes über den gegenwärtigen Zustand von Göttingen. Die Nüchternheit eines offiziellen Berichtes ist freilich in diesem Werkchen sehr fühlbar. Mir war das Ganze sehr angenehm als Rekapitulation dessen, was ich vor einem Jahre dort gewahr wurde. Aber fühlen hätte der Verfasser sollen, dass man seine Arbeit mit gutem Willen lesen muss, deshalb der Ausfall besonders gegen uns nicht am rechten Flecke steht, wenn die Göttinger in manchem genug und in keinem Falle zu viel tun, so lässt sich freilich darüber noch so ein diplomatisches Hokuspokus machen. Wenn wir aber in vielem nicht genug und in manchem zu viel tun, so ist freilich unsere Situation keiner präsentablen Darstellung fähig, aber inwiefern sie respektabel ist und bleibt, wollen wir die Herren schon gelegentlich fühlen lassen. Ich muss schließen, weil ich den Wildfang heute Abend noch zu sehen habe und weil ich sonst noch ein neues Blatt anfangen müsste. Leben Sie recht wohl und sagen mir ein Wort von Ihren Zuständen. Lauchstädt am 5. Juli 1802. G.